in welchem Wahn sich dein Herz befangen. Doch geh, gehorche, wir suchen den Tod durch Vaters Hand. Ich folge deinem Schritt hin zum Tempel des Schreckens, unser grausam du selbst deine Mörder zu wehren. Back er dir zu nahn, er fällt meinem Schwerte zum Opfer, den Altar den Frevel sie schmücken, ihn zertrümmrich mit mucker Hand, ihn zertrümmrich mit eigner Hand, den Altar den Frevel sie schmücken, ihn zertrümmrich mit mächtiger Hand, ihn zertrümmrich mit mächtiger Hand. Gewühles des Kampfes sich dein Vater beut meiner Wut. Durch Bord fällt er vor meine Streichen. Und du selbst bist schuld dieser Tat. Und du selbst nur bist schuld dieser Tat. Wenn dann in Gewühles des Kampfes sich dein Vater beut meiner Wut. Durch Bord fällt er vor meinen Streichen. Und du selbst bist schuld dieser Tat. Ja, du selbst nur bist schuld dieser Tat. Du selbst nur bist schuld der Tat.